Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hi, this is Inside. You are listening to the Sunday Eve Show featuring Hot Flush Recordings. Coming up, a focus on the recently released label compilation Back and Forth. Stay tuned to find out more about Hot Flush artists and don't miss my DJ mix coming up soon. Ich heiße alle da draußen willkommen zur Sunday Eve Show mit einem Hot Flush Recordings Spezial. 60 Minuten DJ Mix bei Inside und natürlich Tracks von Hot Flush. Das Spezial ist angelehnt an die Back and Forth Compilation, die am 4.4. diesen Jahres auf den Markt kam und als Triple 12 Inch Double CD oder als digitaler Download zur Verfügung steht. Leider habe ich keinen Interviewpartner für die Sendung gefunden. Alle auf Tour, keine Zeit. Ja, business as usual. Aber ich würde sagen, stört doch keinen. Mehr Musik, mehr vom Inside Mix. Ein paar Infos noch von mir im Verlauf der Sendung. Aber nun würde ich sagen, let the music go. We'll be right back. An die Eve Show und im Hintergrund der Inside Mix. Der Gute hatte sein Debüt mit Axis an der Back and Forth Compilation, die im April auf Hot Flush Recordings erschien. Und diese besagte Compilation, die Grund für dieses Spezial ist, hat natürlich noch mehr Inside, denn die kommt als Double CD daher, beziehungsweise als Triple Vinyl, was natürlich schon recht cool ist. Bass Music, beziehungsweise Dubstep. Und wenn ich da mal drüber lese, wer alles zu finden ist auf Back and Forth, schon beeindruckend. Denn das sind, sag ich mal so, die Leckerbissen der derzeitigen Dubstep-Szene. Beziehungsweise möchte ich sagen, dass Hot Flush Recording sich auch nicht verstecken muss, denn da geistern ja recht viele derzeitige Helden der ganzen Szene herum. Ins Leben gerufen hat Hot Flush Scuba oder Paul Rose, wie er bürgerlich heißt, im Jahr 2003, und der Gute lebt und residiert momentan auch in Berlin. Sich natürlich ganz gut gemacht. Die Stadt, die internationale Domäne, Zentrale, Schaltzentrale der elektronischen Musik. Ja, Back and Forth. Ich möchte es nochmal erwähnen. Kleine Showcase-Sendung. Hot Flush Recording Spezial im Hintergrund Inside in the Mix. Und ich, ja, möchte gar nicht mehr viel dazu sagen. Interview heute leider nicht. Die Jungs hatten keine Zeit für mich. Von daher geht's weiter mit Music. We'll be right back.

Recording Special with Inside in the Mix. Und in diesen 60 Minuten habt ihr auch einige noch nicht veröffentlichte, bald erscheinende Tracks gehört, unter anderem von Inside oder Artist and KitKat. Ein Label Spezial und es neigt sich dem Ende. Eine Stunde ist auch schnell vorbei. Hot Flush Recordings und zu finden im Internet unter hotflushrecordings.com. Dort könnt ihr den Labelkatalog einsehen. Unter anderem die Back and Forth Compilation, die im April erschien und jede Menge Leckerbissen enthält. Ja, Inside selber ist auch im Internet zu finden, beziehungsweise auf Facebook. Ich bedanke mich für das Zuhören. Die Sunday Eve Show im Juni sagt Danke. Wir hören uns im Juli wieder, dann mit einer weiteren einstündigen Sendung. Mal sehen, was dann folgt. Das überlege ich mir noch. Es ist noch nichts vereinbart. Wo ihr die Sunday Eve Shows einhören könnt, es gibt natürlich alle zum Hören, findet ihr auf sundayeve.de. Dort der Blog, beziehungsweise wer auf Shows klickt, sieht, was alles schon gesendet wurde und hat dort Links zu Downloads, beziehungsweise zu den Social Networks, wo man sich die Podcasts anhören kann. Im Facebook sind wir auch mit einer Gruppe, beziehungsweise Mi Regulär geistert auch rum. Wer meint, der muss mich frienden, der kann dies bitte tun, beziehungsweise ein Like sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Sinne sage ich Danke und wünsche allen Hörern an diesem Sonntag noch angenehme Abendstunden. Bye bye.